Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit raren Live- und Studioaufnahmen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Wurde diese wilde Musik aufgenommen, genauer gesagt im Bowery Ballroom. 4 Musiker veranstalteten den schönen Lärm, The Rapture heißt die Band, und diesen Namen kann man mit Verzückung, Begeisterung übersetzen oder mit Taumel. The Rapture hatten im Bowery Ballroom ein Heimspiel. Die Band kommt aus New York. 1998 wurde sie dort gegründet, ursprünglich als Duo mit Luke Jenner Gesang und Gitarre und Vito Rocco Forte Drums. Ein erstes Album erschien 1999, 2 Jahre später kam der Bassist Matt Safer zur Band, der 4. im Bunde, der Multiinstrumentalist Gabriel Andruzzi, stieg 2002 ein. Der exquisit widersinnige Begriff Post-New Wave Revival kursierte Anfang des neuen Jahrtausends. The Rapture wurden von einigen Kritikern zu Champions dieses Trends auserkoren. Mitbekommen hatte ich von der Band beschämenderweise nichts. Erst dieses Jahr machte mich eine Umsonst-CD des englischen New Musical Express auf The Rapture aufmerksam. Im Februar erschien eine Ausgabe der wöchentlichen Musikzeitung mit lauter raren Tracks angesagter Bands, zum Beispiel von Franz Ferdinand, Outkast oder Radiohead. Die meisten Nummern auf dieser CD sind Live-Aufnahmen. Der Song von The Rapture wurde erst ein paar Wochen vor Erscheinen der Zeitung mitgeschnitten, im Dezember 2003. Echoes heißt die Nummer. Hier ist noch ein Track von dieser CD-Beilage des New Musical Express. The Von Bondies aus Detroit mit einem Song, den sie 2002 extra in einem BBC-Studio für eine Sendung von John Peel aufgenommen haben. Reichlich MC5 lag gerade in der Luft, zu hören waren aber nicht die Motor City 5, sondern eine andere Band aus Detroit, The Von Bondies um Jason Stollsteamer. Zwei Frauen und zwei Männer spielen in der Band, gegründet wurde sie im Jahr 2000. Die Nummer, die gerade zu hören war, heißt Save My Life und ist in dieser Version garantiert auf keiner Von Bondies Platte zu hören. Der Track wurde 2002 für eine John Peel-Sendung bei der BBC produziert. Er erschien im Februar dieses Jahres auf einer CD-Beilage des New Musical Express. Studiowahn und Bühnenfieber ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Bis 3 Uhr gibt's ausschließlich Raritäten aus Studio und Konzert. Yeah. streets. You can fill those streets with the thousands and the hundred thousands and the millions. And let them try to ignore us. They can float about the people if we keep voting, hitting the streets, staying clear. Etwas Agit-Pop, Agitation und Propaganda von Patti Smith. Im Sommer dieses Jahres war sie bei einer kurzen Tournee hierzulande live zu erleben. Im März war sie mit Band aber auch schon mal in der Nachbarschaft, wie sie sich ausdrückte, und so wurde ein extra Gig in Berlin arrangiert. Ein paar Songs von dem neuen, damals noch nicht erschienenen Album Trampin wurden vorgestellt und am Ende des regulären Sets gab's, wie eben zu hören, People Have the Power mit extra Textimprovisationen zum Thema Wählen gehen oder Demonstrieren gehen bei Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. In Zeiten, wo der Gott des Marktes regiert, empfinde ich den Aufruf »Don't be consumers, make your own decisions« als besonders erfrischend. Das war also Patti Smith und Band am 29. März 2004 in Berlin. »The Swinging Pig« heißt das Label, das diesen Konzertmitschnitt auf 2 CDs gebannt hat. Jetzt zu einem Songwriter, der knapp 30 Jahre nach seinen ersten Hits dem Publikum vor Ort und der globalen Fernsehgemeinde etwas über die Hintergründe der erfolgreichen Songs erzählt. This next song was drawn also from my life or my childhood. Proud Mary had been a, you know, big hit and all that stuff, and we were on our way. But we needed something to follow it up with. In those days, people concentrated more on singles than albums. And I set about trying to create a song, or create a story at least. I was on the track already of being kind of a story song type of guy. And I remembered back when I was very young, I'd seen an old black and white movie. It was called The Devil and Daniel Webster. It's kind of an old theme. And he makes a deal with the devil, promising his soul at the end of his life so that the man will have, I guess, power and riches or whatever it is he wanted. And the thing I was, and of course the devil keeps showing up to remind the man, you know, where he's going to end up. And I remember seeing a scene where there was a huge storm, like a hurricane or whatever, and these people are living out in the country. And his neighbor's crops, being a cornfield, are completely smashed down by the storm. They're flat to the ground. But Daniel's field, the corn is 8 feet high, you know, standing straight up. And you see a line right down there where the property line is. And that, for some reason, that stuck in my mind and kind of froze the idea of an epical storm, an event that was bigger, larger than us mere mortals anyway. And kind of starting from there, I wrote this song. Thank you so much. Now, everything was going along great with that song, except that, you know, here's this epical thing about terror and horror, and I'm singing. So that was already a contradiction. And then people kind of took it out of my hands anyway, and they used to sing this back at me when I'd be looking at them. Well, don't go around tonight. It's bound to take your life. So there you go, an American folk song, right in front of your eyes. Well, 1969-1970 was the height of the Vietnam War. And also, you might say, right the middle of the Nixon administration. You probably guess from my music anyway, I was not a Republican. I had started to actually feel, I hate to say it, but even though I'm very much an American, I love our country, I think we would all probably say that, I was starting to become ashamed of our government. I felt that the government didn't actually represent me or people like me anymore, and I wrote this song feeling that way. Long as I remember, the rain been coming down, clouds of mystery pouring, confusion on the ground. Could men through the ages try to find the sun? And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? I went down Virginia seeking shelter from the storm, caught up in the fable, I watched the tower grow. 5-year plans and new deals wrapped in golden chains. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? Cheered from home, crowded, rushed together, trying to keep warm. Still the rain kept falling, falling on my ears. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? I was gonna say that that was a simple little song, but there were a couple of references to real life. Virginia, to me, really meant going down to Washington, D.C. And the tower was the Tower of Babel, which we still are tuned into every now and then. And Crowded Rush Together was actually my reference to Woodstock, because on that day, I saw 500,000 people, just about the same age as me, all rushing together to listen to a singer and try and keep warm. And for a couple of days there, as you all know who are there, or, you know, there in spirit, we boomers had our day for a weekend or so anyway. And that's what was going on in that song. Zwei Hits aus den Jahren 69 und 70 in der Exegese des Meisters persönlich. John Fogerty, anno 1997, in der Reihe Storyteller des Musik-TV-Senders VH1. Creedence Clearwater Revival hieß die Band, Bad Moon Rising und Who'll Stop the Rain waren die Songs, die gerade zu hören waren. Der bösartige Mond, der in Bad Moon Rising aufgeht, ist ein Künder kommender Katastrophe. Geschrieben wurde das Ganze und in den Charts war das zu Zeiten des nicht enden wollenden Vietnamkriegs, vor den Manson-Morden, vor dem gewalttätigen Chaos des Altamont Festivals Ende 69. John Fogerty trat im August 69 mit Creedence Clearwater Revival beim Woodstock Festival auf. Ein Erlebnis inklusive Regen, das unter anderem den Song Who'll Stop the Rain inspirierte. Regen konnte und kann aber auch als Symbol für Missstände verstanden werden. In seinen Erläuterungen zu dem Song spricht John Fogerty über den Vietnamkrieg und die US-Regierung unter Richard Nixon. Er hätte sich damals wegen der Regierung geschämt. Soweit John Fogerty anno 1997. When Dylan und Grateful Dead belauscht bei den Proben zu ihrer gemeinsamen US-Tournee anno 1987. Eine Firma auf den Seychellen namens Red Devil hat Mitschnitte der Proben auf sage und schreibe 5 CDs veröffentlicht. Erhältlich sind sie in 2 Boxen mit dem Titel The Complete Rehearsals. Das waren gerade 2 Songs, die später nicht auf dem offiziellen Touralbum zu hören waren. Zuerst Dead Man, Dead Man, ein Song vom 81er Dylan-Album Shot of Love, und gerade eben, das war Gonna Change My Way of Thinking von Slow Train Coming aus dem Jahr 79. Und so wie Dylan und Dead diese Songs spielen, musste ich öfter mal an Cream-Riffs denken. Hier ist eine andere amerikanische Institution bei der Arbeit. Well, since you put me down, I bet I'd do it in my head. I come in late at night, and in the morning I just lay in bed. Can't sing it soft. Rhonda, you look so fine, and I know it wouldn't take much time for you to help me, Rhonda, help me get her out of my heart. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Help me, Rhonda. Yeah. Get her out of my heart. Sing my part on that. Come on, let's go. She was gonna be my wife and I was gonna be her man. But she let another guy come between us and he shattered our plan. Rhonda, you caught my eye. And I give you lots of reasons why. You gotta help me, Rhonda. Help me get her out of my heart. Help me, Rhonda. Get her out of my heart. Like this now, listen. Get her out of my heart. Gotta keep going. Now hold. Let's listen to it. Fella, Brian, have the guys loosen up. You got a beautiful tune here. Loosen up. You're so tight, fella, they can't believe it. Yeah. woke one morning about 3 a.m. Remembering the missing link to a formula I stumbled upon years before. Suddenly, I called my faithful dog to my side, and from a batch produced a sample of the formula, offering it to my dear pet. On my faithful animal was fascinating. His former disposition to chase the cat, the rabbits, and other sundry animals of the estate had gone. Instead, he walked gently through the dark and dank forest, a look of peace and calm about him. I knew I must spread the formula to all mankind. Success had come to my solution. Walking the streets near my laboratory, I discovered a beautiful damsel with dark flowing hair and convinced her to be a part of my experiment. She lay upon the table looking so peaceful that I administered my solution. All her beauty was inconceivable. What have I done with my solution? Deciding to spread my solution around the world, I must have had to leave the laboratory for a little while. But when I returned, she was gone. The damsel was gone. I mean, not gone yet, but the heart meter said she was almost gone. She was dying. What could I do? She was almost dead. There's the meter. The meter is now read even. The line is evened out. You know what that means. Studiowahn und Bühnenfieber ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Ausschließlich rare Live- und Studioaufnahmen gibt's heute Nacht und das noch bis 3 Uhr. Das war gerade eine Trilogie mit Ausschnitten aus Studio-Sessions der Beach Boys und mit einem laut CD-Hülle Demo von Beach Boys Maestro Brian Wilson. Los ging's mit einem Ausschnitt aus den Aufnahmesessions zur Hitsingle Help Me Rhonda. Danach gab es aus demselben Jahr, also 1965, eine frühe Version von I'm So Young, und Schlusspunkt der Beach Boys Trilogie war ein schon ziemlich ausgetüfteltes und recht bizarres Demo von Brian Wilson. Die Hülle der CD Landlocked datiert es auf das Jahr 1970. My Solution heißt das Werk. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde ein weiterer Beleg dafür, dass Jimi Hendrix kurz vor seinem Tod kein ausgebrannter Musiker war. Auf einer windigen Nordseeinsel spielte er am 6. September 1970 das letzte Mal zusammen mit Billy Cox und Mitch Mitchell, Jimi Hendrix und Co. beim Fehmarn Festival. Es ist Sonntagmittag.